zeigt, dass es in Franklins Wahrnehmung keinen Kampf um Arbeit gab, in dem die Schwächsten unterlagen. Stattdessen sah er die Arbeit als notwendigen Umstand, bei dem jeder mitwirken wollte und konnte. Der Kampf bei der Arbeit, also der Wille zur besten Leistung und die Vorsicht im Umgang mit Geld, waren also individuell, aber die Arbeit war ein kollektives Unterfangen, bei dem jeder seinen Platz einnahm. Man kann also die Schriften Franklins heute als den Beginn der amerikanischen Leistungskultur betrachten, als Grundlage für einen »Jeder kämpft für sich« Individualismus. Aber sieht man sie in ihrem historischen Kontext, dann wirken sie gar nicht mehr so. Denn Franklin kannte eben das Element nicht, das in den folgenden Jahrhunderten das Elend des Proletariats auslösen sollte. Die Konkurrenz. Um Arbeit, um Eigentum, um Vermögen. Solange es noch Land zu erschließen gab und Sklaven auszubeuten und eine geringe Bevölkerungsdichte, gab es diese Konkurrenz nur in abgeschwächter Form. Was von Benjamin Franklin im kollektiven Bewusstsein geblieben ist, ist der individualistische Leistungsgedanke. In Vergessenheit geraten ist seine Betrachtung der Arbeit als solidarisches Projekt, bei dem jeder zum Wohle aller seinen Teil tut.